Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, 16 Uhr. Ihr hört eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer in Potsdam und Umgebung auf der 90,7 UKW oder auch in Berlin auf der 88,4. Und unsere Sendung hat heute zwei Schwerpunkte. Zum einen gab es einen globalen Aktionstag gegen Ökozid und Vertreibung und speziell die Politik der die Wirtschaftsunternehmungen der Deutschen Bahn und ihrer Tochterfirmen in Mexiko und vor allen Dingen in Yucatan und Chiapas. Es gab eine sehr lautstarke und entschlossene Demonstration am vergangenen Wochenende, davon werden wir berichten. Und zum anderen habe ich heute ein Interview, was ich gestern bereits aufgenommen habe, mit dem Mumia Abu Jamal-Unterstützer Michael Schiffmann vom bundesweiten Free Mumia-Netzwerk. Er lebt in Heidelberg, deswegen haben wir uns über Telefon über eine sehr schlechte Verbindung unterhalten. Es knattert und knarzt im Hintergrund. Trotzdem sehr interessant, was Michael zu erzählen hatte. Denn in der vergangenen Woche ebenfalls ist eine wahrscheinlich weitreichende, folgenschwere juristische Entscheidung gegen Mumia Abu Jamal ergangen. Und der Kampf um seine Freiheit muss wieder aufs Tablett gehoben werden, muss wieder intensiver geführt werden. Jedenfalls das ist die Meinung von Michael und auch von mir und einigen anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt ein paar wichtige Details, die Menschen wissen sollten, wenn sie sich da weiter engagieren. Und das Interview, hoffe ich, wird viele Menschen erreichen und zum Denken und zum Handeln anregen, natürlich genau wie die Berichte aus Mexiko und anderen Gegenden Lateinamerikas. Bevor wir loslegen mit diesen beiden schweren, aber wichtigen Themen, noch etwas Musik und dann geht's ab. This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about, kind of nothing. Radioaktiv Berlin, wir sind halt nicht so ein lustiges Mitmachradio, wo du kommen und ein paar Knöpfe drehen kannst, sondern wir sind eine Sendung in einem Mitmachradio, wo wir appellieren, übernimm Kontrolle über dein eigenes Leben, mach was draus, organisier dich mit anderen und lass uns hier die Verhältnisse von Grund auf verändern, denn nur so ist ein Leben in Freiheit, in Würde für alle Menschen auf diesem Planeten möglich. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Stefan und deutsches Geld, Freunden aus in aller Welt. Am 30. Oktober zogen ca. 300 Menschen durch Berlin. Es ging los vor der DB-Zentrale. Aufgerufen war zu einer Demonstration am globalen Aktionstag gegen Ökozid und Vertreibung unter dem Motto Nein zur kolonialen Schiene der Deutschen Bahn und zum sogenannten Maya-Zug oder Tren Maya. Und ich war mit dem Mikrofon dabei. Was hat die Deutsche Bahn mit Ökozid und Vertreibung zu tun? Eine ganze Menge. Und nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch viele andere Konzerne. Wir hatten ja in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen in der Sendung einen Bericht über den Besuch der zapatistischen Delegation, wo über ähnliche Themen bereits die Rede war in Lateinamerika. Deutsche Konzerne, die dort ökologische Verbrechen begehen, die hier undenkbar wären oder zumindest nicht gern gesehen wären, dort aber völlig ungehindert vor sich hingehen im Augenblick, und es regt sich Widerstand und der Widerstand regt sich im Herzen der Bestie, unter anderem hier in Berlin, und in den nächsten halben Stunde werdet ihr jetzt direkte Eindrücke von dieser Demonstration hören. Am Auftaktort der Demonstration am Nordbahnhof, dort wo der Geschäftssitz der Deutschen Bahn und der und ihrer Unterfirmen, die unter anderem in Mexiko diesen Zug bauen, liegen, wurde eine Rede gehalten, in der noch einmal Bezug auf den Besuch der Delegation der indigenen Völker aus Mexiko gehalten wurde und warum sie eigentlich hier waren. Sie sind nicht gekommen, um Hilfe zu bitten, denn unsere Hilfe brauchen sie nicht. Was sie brauchen ist, dass wir unsere eigene Rolle im globalen Kapitalismus und im Widerstand gegen eben diesen ernst nehmen. Dass wir unsere Energie darauf verwenden, hier vor Ort Organisierungsprozesse voranzutreiben und Alternativen zur schlechten Regierung und dem Leben auf Kosten anderer aufzubauen. Denn eine gerechte Gesellschaft kann es nur für alle geben oder es gibt sie für keinen. Deshalb stellen wir uns entschieden gegen diejenigen, die in unserem Namen seit Jahrhunderten den Rest der Welt zerstören. So auch gegen die Deutsche Bahn. Ihre gesamte Geschichte ist von Profit durch Krieg und Ausbeutung gekennzeichnet. Nun hat sie, gemeinsam mit Renfe und Ineco aus Spanien und Alstom aus Frankreich, auch beim so zynisch benannten Maya-Zug im Süden Mexikos ihre blutigen Hände mit im Spiel. Einige denken jetzt vielleicht, aber ein Zugprojekt, ist das nicht ökologisch sinnvoll und wichtig? Dazu möchten wir sagen, Zug statt Auto, ja, aber ein Zug im Kapitalismus bleibt ein Zug im Kapitalismus. Der sogenannte Tren Maya wird ohne deren Einverständnis auf dem Land ihrer Vorfahren gebaut. Die Regierung enteignet, vertreibt und kriminalisiert die Menschen in der Region, Regenwald wird abgeholzt, Ökosysteme zerstört und die DB profitiert davon. Deshalb sagen wir laut und deutlich, no al Tren Matamaya, nein zum Zug des Todes durch indigenes Land auf der Halbinsel von Yucatan und in Chiapas. Wir starten heute hier am Nordbahnhof, dem größten Bürostandort der Deutschen Bahn. Das historische Archiv des Unternehmens ist auch in diesem Gebäude. Doch einige Geschichten erzählen sie hier nicht. Das werden wir heute nachholen, gern geschehen. Außerdem saß hier bis vor ein paar Monaten die DB Engineering and Consulting, die Tochtergesellschaft der DB, die den Bau des Tren Mayas beraten wird. Dieses Unternehmen ist im Projekt des Tren Maya als Shadow Operator dabei. Eine Bezeichnung, die sehr gut passt, denn man findet nichts über diesen Auftrag auf deren Webseiten. Dieses Unternehmen ist auf der ganzen Welt in solche Projekte verstrickt. Katar, China, Brasilien, Kolumbien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und überall können sie im Schatten von Staat und Kapital unbeobachtet ihre dreckigen Geschäfte machen. Doch heute sagen wir ihnen laut und deutlich, wir verschließen nicht die Augen vor euren Verbrechen. Wir sehen euch. Unsere Forderungen sind ganz klar. Wir fordern den sofortigen Ausstieg der DB Engineering und Consulting aus dem Projekt. Wir fordern Transparenz von allen deutschen Unternehmen und wir fordern die Einhaltung der Rechte indigener Völker. Auf unserer Demo werden wir der kolonialen, ausbeuterischen und mörderischen Schiene der Deutschen Bahn folgen. An ihren Stationen werden wir an Orten vorbeikommen, in denen die Reichen ihren Reichtum mehren, gleichgültig gegenüber den Kosten für den Rest von uns. Deshalb protestieren wir gemeinsam mit den Menschen in Mexiko gegen den kolonialen Kapitalismus, gegen Ökozid und Vertreibung und gegen die Beteiligung deutscher Unternehmen an diesen Verbrechen. Wir werden dabei nicht mehr zusehen. Ja, basta, es reicht. In Angesicht der Bestie des Kapitals fühlen wir uns oft ohnmächtig. Aber die errungene Autonomie vieler unserer Geschwister und Genossinnen im globalen Süden zeigt, Widerstand ist möglich. Leben bedeutet Widerstand. Deshalb müssen wir in Solidarität zusammenstehen und unsere Kämpfe verbinden. Denn es ist ein Kampf. Der Kampf gegen neokoloniale und kapitalistische Ausbeutung. Der Kampf für eine Welt, in der alle Platz haben. Der Kampf für das Leben. Wir sind somit sehr froh, dass zwei VertreterInnen aus dem CNI, dem Indigenen Nationalkongress, hier sind, um mit uns ihre Erfahrungen im Widerstand gegen das Kapital und die schlechte Regierung zu teilen. El tren Maya que se vaya. El tren Maya que se vaya. El tren Maya que se vaya. Es kommt die Zeit, uns gegen die Unternehmen zu wehren, die auf unserem Land Verbrechen begehen, die unsere Erde ausbeuten, unser Wasser vergiften, unsere Völker unterdrücken. Wir kommen von der Halbinsel von Yucatan, die durch einen Zug zerstört wird. Ein Zug, der die indigene Bevölkerung zerstört. Ein Zug, der mit seinen Wagen unsere Schätze, unsere Kultur stehlen soll und unseren Tod mit sich bringt. Mit den Wagen dieses schlecht benannten Maya-Zuges kommt die Maschinerie, die uns ohne Wasser zurücklassen wird, die Erde zerstören wird, sodass wir keinen Mais, die Grundlage unseres indigenen Lebens, mehr anbauen können. Mit diesem neokolonialen Zug kommen Riesenstädte mit touristischen Projekten, die die Umwelt zerstören. Städte, in denen wir Indigenen nur als Diener gedacht sind. In den Wagen dieses Zuges des Todes kommen auch Wärmeparks, Wind- und Solarparks, die dort unsere Ressourcen ausbeuten werden, die dort unser Leben zerstören werden, die Ressourcen, die für uns Leben bedeuten. Con los vagones de este tren. Mit diesen Wagen werden sie uns unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Rituale stehlen. Die Orte, die für uns heilig sind, sollen stattdessen zu Zentren des Tourismus werden, damit dort Touristen Geld bezahlen können, um das Leben unserer Vorfahren zu erleben. Zur gleichen Zeit sollen wir dankend die Brotkrumen annehmen, die das System für uns vorsieht, das uns aufgezwungen wird. Und deshalb sagen wir, die Pueblos Maya, die Maya-Völker und die Völker des Congreso Nacional Indígena, nein zu dem so zynisch benannten Tren Maya. Raus mit den Unternehmen, die unsere Territorien ausbeuten. Wir wollen kein Ethnozidzug. Wir wollen keinen kolonialen Zug. Wir wollen keine Unternehmen, die unsere Territorien ausbeuten. Und darum sagen wir, no al tren Mata Maya, nein zu dem so schlecht benannten Zug Maya. Und raus mit der Deutschen Bahn aus unseren Territorien. Compañeros, compañeras. Genossinnen, dieser Kampf ist ein Kampf für das Leben. Es ist ein Kampf im Schutz für die Mutter Erde, ein Kampf zum Schutz unserer Würde und der Freiheit unserer Völker. Dies ist ein Kampf für unsere EnkelInnen, die noch kommen werden, aber es ist auch ein Kampf für unsere Verstorbenen. Es ist ein Kampf für Samir Flores und es ist ein Kampf für Betty Cariño. Marchemos pues, compas. Also, Kompass, marschieren wir heute auf dieser Demonstration Schulter an Schulter voran in Würde, sodass unsere Stimmen die Gläser dieser Gebäude zum Klirren bringen werden und die Gebäude, in der der Reichtum dieser Welt gestohlen wird, niedergehen. Marchemos, Kompass. Marschieren wir, Kompass, mit der Sicherheit, dass wir heute den Samen dieses Kampfes sehen werden, den Samen der Rebellion und mit der Sicherheit, dass unsere Stimmen ein Echo erzeugen werden, das auf der ganzen Welt zu hören ist. Wir fordern Respekt für unser Leben, für das Leben. Denn sie nehmen uns das Leben. Mit all dem Schaden, den sie Mutter Erde antun, nehmen sie uns das Leben. Und die Mutter Erde, sie antwortet uns, sie spricht mit uns. Sie sagt, es reicht mit der Kontamination. Es reicht mit der Ausbeutung der Mutter Erde. Und sie sagt es überall auf dieser Welt. Und so gibt es auch überall viele Menschen, die schon für die Gerechtigkeit kämpfen. Doch alle, wir wissen, dass alle die zum Kapital gehören, nicht zuhören und die Augen davor verschließen. Wir fordern, dass sie aufhören, uns zu verfolgen und einzusperren, nur weil wir für die Gerechtigkeit sprechen. Denn das ist genau das, was im Moment in Mexiko passiert. Sie sperren uns ein, sie ermorden uns und es gibt noch immer keine Gerechtigkeit für die Genossinnen. Deshalb fordern wir Respekt vor unserem Leben und dass sie aufhören, uns zu verfolgen. Muchas gracias, compañeros. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten vom globalen Aktionstag gegen Ökozid und Vertreibung unter dem Motto Nein zur kolonialen Schiene der Deutschen Bahn und dem sogenannten Maya-Zug. Das Ganze fand am 30. Oktober, also vergangene Woche, auch in Berlin statt. Und es gab eine Demo von ca. 300 Menschen, vielleicht waren es auch ein paar mehr, die zu Städten des Ökozids in Lateinamerika zogen, also zu Firmensitzen, die hier in der Stadt sind und über deren wirklich dreckiges Treiben berichtet haben. Und wir hören einfach mal weiter, was dort noch passierte. Möchten wir kurz Freunde, Freundinnen von der IDK und Rise Up for Rojava vorstellen. Die Zerstörung der Natur nimmt überall auf der Welt zu. In Kurdistan sind die Konflikte vielschichtig. Die Weltmächte, insbesondere die Türkei, führen dabei einen gezielten Vernichtungskrieg gegen Kurdinnen und andere Minderheiten der Region. Dieser Krieg wird von der EU, von Deutschland akzeptiert, solange die Türkei sich um die unerwünschte Migration kümmert. Das ist so heuchlerisch und eine wahnsinnige Doppelmoral. Der Krieg vor Ort wird mit viel Gewalt gegen die widerständige Bevölkerung geführt. Die Natur wird auch zerstört. Wälder werden verbrannt, Flüsse gestaut. Gleichzeitig aber leisten die Gesellschaften Kurdistans ununterbrochenen Widerstand. La destrucción de la naturaleza aumenta en todo el mundo. En Kurdistán, los conflictos son complejos. Las potencias mundiales, especialmente Turquía, están librando una guerra de exterminio selectiva contra los kurdos y otras minorías de la región. Esta guerra es aceptada por la Unión Europea, por Alemania, siempre y cuando Turquía se encargue de la migración no deseada. Esto es muy hipócrita y una doble moral increíble. La guerra sobre el terreno se libra con mucha violencia contra la población resistente. Y también se destruye la naturaleza, se queman bosques, se embalsan ríos. Al mismo tiempo, las sociedades del Kurdistán resisten continuamente. Damos la bienvenida a los compas de IDK que nos han preparado un par de palabras. Wir begrüßen die Kompas von der Rise Up for Rojava, die für uns ein paar Worte vorbereitet haben. Danach werden wir auch die IDK hören. Liebe Freundinnen, in Kurdistan herrscht Krieg. Laut Angaben des Pressezentrums der HPG, der kurdischen Guerilla, kamen in diesem Jahr bereits 28 Kämpferinnen durch den Einsatz von Giftgas ums Leben. Fast täglich gibt es Meldungen über Tote nach gezielten Drohenschlägen der Türkei und in diesen Wochen wird immer ersichtlicher, dass die Türkei eine erneute Invasion in Rojava im selbstverwalteten Nordosten Syriens plant. In diesem Krieg gegen eine kurdische Selbstverwaltung holzt die Türkei täglich Tonnen von Bäumen in den Bergen Kurdistans ab, baut Straßen und Militärstützpunkte, um Kurdistan Stück für Stück zu besetzen und sich die Gebiete des zerfallenden Osmanischen Reiches einzuverleiben. Ja, in Kurdistan tobt ein Krieg, der nicht nur durch Erdogan geprägt ist, sondern bestimmt wird durch die Interessen mächtiger Länder. In so einem Land leben wir auch. Das zeigen die Vergangenheit und die Gegenwart. Was hat Deutschland gemacht, als die Türkei 1924 die kurdische Sprache verbot und alle Kurdinnen zu stolzen türkischen Staatsbürgern erziehen wollte? Wo war der Aufschrei, als 1938 die türkische Luftwaffe, der sie angriff, Tausende in Höhlen zusammentrieb und mit Giftgas massakrierte, weil sie sich nicht türkisieren lassen wollten und sich gegen die Operation, die vom türkischen Kabinett TDPB Tenkil auf Deutsch Züchtigung und Deportation zu Wehr setzten? Was hat Deutschland hingegen gemacht, als sich eine Gruppe Studierender in den 70ern in Ankara um Abdullah Öcalan versammelte und einige Jahre später unter dem Namen Arbeiterpartei Kurdistans dem faschistischen türkischen Staat die Stirn bot? Der deutsche Staat sah seine wirtschaftlichen Interessen im Ausland gefährdet. 1993 verbot die Bundesregierung die gesamte PKK, nachdem der Mammutprozess gegen ein gutes Dutzend Revolutionärinnen gescheitert war. Fast keinem konnte vom Gericht eine individuelle Schuld nachgewiesen werden. 1993 kam es zum Betätigungsverbot, das durch die Bundesregierung verhängt wurde. Das Gesetz galt ausnahmsweise rückwirkend, so konnte die Bundesrepublik die bis zu 6 Jahre langen Haftstrafen im Nachhinein rechtfertigen und auch heute noch droht der deutsche Staat mit Abschiebung, Müttern mit dem Sorgerechtsentzug für Kinder und jahrelanger politischer Haft, die meistens in Stuttgarts Stammheim verbüßt werden muss, im Gegenzug für politischen Aktivismus, für eine politische Selbstverwaltung in Kurdistan. Wenn wir uns die deutsche Geschichte angucken, dann sehen wir, dass die Finanzierung des Baus der Trenmaya durch deutsche Unternehmen ein eiskaltes und berechnendes Kalkül besitzt. Der wirtschaftliche Nutzen aus der Zerschlagung von freiheitlichen Bewegungen und Selbstverwaltung ist kein historischer Einzelfall. Lasst uns also einen kleinen Zeitsprung wagen. Schon zu Zeiten des Deutschen Reiches Anfang des 20. Jahrhunderts investierte die deutsche Wirtschaft, darunter an erster Stelle die Deutsche Bank, in den Bau der sogenannten Berlin-Bagdad-Bahn. Dass dies nicht aus reinster Nächstenliebe geschah, dürfte klar sein. Das Osmanische Reich versprach im Gegenzug Erdölquellen entlang der Strecke, während andererseits durch die Bahn schneller Truppen zur Aufstandsbekämpfung im zerfallenen Reich verlegt werden konnten. Auch wenn wir heute nicht genau sagen können, woher heute das Giftgas kommt, was gegen die Guerilla in den Bergen Kurdistans eingesetzt wird, so können wir festhalten, dass die Bundesregierung laut eigenen Angaben aus Medienberichten von dem Einsatz chemischer Kampfstoffe erfahren hat. Die Erkenntnisse seien aber nicht gesichert genug. Um dies zu sichern, müsste schon eine westliche NGO dahin, was sie aber aus Sicherheitsgründen nicht tun. Es wird ja immerhin in Südkurdistan ein Krieg mit modernsten Waffen und Drohnen und Giftgas geführt. Wie es der Zufall will, ist auch das Thema Giftgas kein unerprobtes Gebiet der Bundesrepublik und noch weniger das Thema Kriegsverbrechen. Und dabei reden wir von einer Zeit, die nicht in das sogenannte schwarze Kapitel der deutschen Geschichte, den Hitlerfaschismus, fällt. Am 16. März 1988 kreisten Kampfflugzeuge des Diktators Saddam Hussein über der kurdischen Kleinstadt Halabja, eine Hochburg der kurdischen Rebellion. Gegen 11 Uhr zog gelber Rauch durch die Straßen und ein Duft von vergorenen Äpfeln drang in die Häuser. Wie sich herausstellte, war dies Senfgas und Sarin, durch das über 5000 Menschen auf der Stelle zu Tode kamen und über 10.000 verletzt wurden. Es stellte sich außerdem heraus, dass das Giftgas unter anderem aus Deutschland kam. Beteiligt an diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Komplott zur Durchführung am Völkermord, wie es wörtlich in der Anklageschrift heißt, waren die deutschen Firmen Kai Kolb GmbH und Preussack, das auch Gaddafi bei dem Bau einer Giftgasfabrik in der libyschen Stadt Rabta unterstützte. Neben diesen beiden Beispielen waren noch über 20 weitere deutsche Unternehmen an der Produktion der chemischen Kampfstoffe beteiligt, deren Aktivitäten im Irak vom deutschen Staat damals sogar subventioniert wurden. Wer nun denkt, die Unternehmen und die darin tätigen Menschen hätten ihre Strafen bekommen, der liegt leider falsch. Nach Hausdurchsuchungen durch den Zoll und Prozessen gegen die darin verwickelten Menschen und Unternehmen wegen Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz gab es handgezählte 3 Bewährungsstrafen, die zudem noch sehr kurz waren. Den großen Mischkonzern Preussack gibt es in der Form heute nicht mehr. Der offizielle Rechtsnachfolger ist das deutsche Reiseunternehmen TUI, das ihr sicherlich kennt. Warum sage ich euch das alles? Es ist wichtig, den Bau der Trenmaya nicht als einen einzelnen Teil der deutschen Wirtschaft zu sehen, der besonders finster ist. Wenn man hinter die Kulissen guckt, dann sieht man schnell einen riesigen Haufen von Unmenschlichkeiten. Man sieht die deutsche Firma Hensoldt, welche die Kameraköpfe der türkischen Killerdrohne Bayraktar herstellt. 2020 entschied das Bundeskabinett, sich bei Hensoldt mit 400 Millionen Euro einzukaufen und damit 25,1% der Unternehmensanteile zu ergattern. Was bleibt uns übrig, als gegen diesen Haufen Unmenschlichkeit vor unserer eigenen Tür vorzugehen? Sei es die Deutsche Bahn oder Rüstungskonzerne. Wir sollten es uns nicht zu bequem machen in den westlichen Metropolen. Wir sollten unregierbar sein, wofür wir uns organisieren müssen. So unregierbar von denjenigen Monopolistinnen und Lobbyistinnen, wie es uns in Chiapas und den freien Gebieten Kurdistans vorgelebt wird. Kommt mit uns am 27.11. auf die Straße, um am 28. Jahrestag des PKK-Verbots gegen den Rassismus und Kolonialismus, welche das Verbot bedeuten, laut zu sein. Lasst uns Farbe bekennen und zeigen, dass wir wütend, aber auch mutig sind. An alle Passantinnen und Passanten, an alle, die gerade vor dem Hauptbahnhof stehen. Wir demonstrieren heute auf der ganzen Welt gegen Ökozid und Vertreibung, gegen kolonialen Kapitalismus und die Lügen eines grünen Wachstums. Doch weshalb demonstrieren wir am globalen Aktionstag gegen Ökozid und Vertreibung auch gegen die Deutsche Bahn? Ich möchte euch einige Gründe nennen. Erstens, die Deutsche Bahn AG übernahm die Monopolposition, Teile des Schienennetzes und das Vermögen der Reichsbahn, welche die Infrastruktur für den Holocaust stellte und Gewinne aus der Deportation in die Vernichtungslager der Nazis erzielte. Die Deutsche Bahn weigert sich bis heute, anders als etwa die Bahn in den Niederlanden, Reparationen an die Überlebenden zu zahlen. Zweitens, in Berlin will die Deutsche Bahn für eine neue S-Bahn-Station das Denkmal für in der Zeit der Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma zerstören. Nicht nur in Anbetracht der Geschichte des Konzerns ist dies ein Skandal. Drittens, vor allem Schenker steht in der Tradition der Verbrechen in der NS-Zeit. Heute ist die DB Schenker als Tochterunternehmen der DB für Rüstungslieferungen und Kriegsinfrastruktur in der ganzen Welt verantwortlich. Viertens, die Deutsche Bahn behauptet, 100% Ökostrom zu verwenden. Tatsächlich kauft sie das Unternehmen nur entsprechende Zertifikate. In Wirklichkeit stammt etwa ein Viertel des gesamtdeutschen Bahnstroms zum Beispiel aus dem Kohlekraftwerk Datteln 4. Dort wird Kohle vor allem aus anderen Ländern wie Kolumbien und Russland verbrannt, wo die oft indigene Bevölkerung vertrieben und enteignet wird. Aktivistinnen begeben sich durch ihren Protest gegen die Kohleminen in Lebensgefahr, werden kriminalisiert und zum Teil verfolgt und ermordet. Das ist der schnellste Klimaschützer Deutschlands. Fünftens, in Mexiko beteiligt sich die DB-Tochter, DB Consulting and Engineering, an einem Mega-Infrastrukturprojekt. Der zynisch benannte Maya-Zug zerstört einen der artenreichsten Urwälder des Kontinents, darunter 23 Naturschutzgebiete, vertreibt und enteignet die indigene Bevölkerung und wird von der mexikanischen Armee verwaltet, gebaut und finanziell genutzt. Die Militarisierung der Region an der Grenze zu Guatemala muss auch als Vorgehen gegen die Migrantinnen gesehen werden, die über Mexiko in die USA gelangen wollen. Die lokale Bevölkerung wurde nicht ausreichend konsultiert. Das meint auch die UN. Die Deutsche Bahn ist bei diesem Projekt des Todes vorne mit dabei. Sechstens, in einer Studie zur Einhaltung der Menschenrechte der größten deutschen Unternehmen nach UN-Standards landet die Deutsche Bahn auf den letzten Plätzen, zusammen mit der Deutschen Bank und der Deutschen Post DHL. Dies lässt erahnen, was die DB-Töchter Schenker und Consulting in 140 Ländern treiben, in denen sie aktiv sind, darunter Katar, Saudi-Arabien, China oder Brasilien. Siebtens, während Bahntickets für viele Menschen in Deutschland weiterhin unbezahlbar bleiben, Proteste der Arbeitnehmerin kritisiert, gerichtlich gegen legitime Streiks vorgegangen und Reparationszahlungen für historische Verbrechen ausgeschlossen werden, erhöhen die Chefs des Konzerns mitten in der Pandemie ihre Gehälter. Auch der Vorstandsvorsitzende soll eine Erhöhung seines aktuell 900.000 Euro hohen Fixgehaltes erhalten. Achtens, der Konzern, der Immobilien und Grundstücke in ganz Deutschland aufkauft, verdrängt immer wieder Camps und Wagenplätze. In Düsseldorf riss die Deutsche Bahn die Unterkünfte und Schlafplätze mehrerer Roma-Familien aus Rumänien ab. Nicht, da der Konzern das Grundstück zur Nutzung bräuchte, sondern aus, Zitat, Sicherheitsbedenken für die Öffentlichkeit. In Berlin ist aktuell ein Camp obdachloser Menschen durch eine Räumung im Auftrag der Deutschen Bahn in Gefahr. Auch die Berliner Obdachlosenhilfe zeigt sich entsetzt und kritisiert die geplante Räumung. Neuntens, die Deutsche Bahn verstärkt massiv ihre Videoüberwachung an Bahnhöfen und Stationen. Dafür gibt es, Zitat, keine rationalen Argumente. Es geht, Zitat, um gefühlte Sicherheit. Unter anderem Datenschutzaktivistinnen kritisieren den ständigen Ausbau der Videoüberwachung durch modernste Technik. Weitere Gründe ließen sich aufzählen. Es geht heute und nie nur um den einen Konzern. Es geht nicht um den einen Trennmaier, von dem es Tausende gibt. Es geht um das System eines kolonialen Kapitalismus, der unter seiner Profitgier alles Schöne auf dieser Welt beerdigt. Ja, aber die Bahn ist doch, ja. Bahn statt Auto, keine Frage, Bahn statt Flugzeug natürlich, aber eine Bahn im Kapitalismus bleibt eine Bahn im Kapitalismus. Sie bringt Zerstörung, Leid und Trauer im Namen von Fortschritt und Entwicklung. Das Wort nachhaltig ist dabei das einzige ehrliche Wort in diesem lächerlichen und zugleich grausamen Diskurs, denn genau darum geht es in der Welt des grünen Kapitalismus, Zerstörung, Leid und Trauer nachhaltig zu machen. Denn die Welt darf zugrunde gehen, die Profite für die Herrschenden aber dürfen nicht gefährdet werden. Gegen diese müssen wir uns zusammenschließen, denn Ökologie ohne sozialen Kampf ist nur Gärterei. DB steht nicht für Deutsche Bahn, sondern für Dirty Blood. Blut an euren Händen! Blut an euren Händen! Blut an euren Händen! Blut! Blut! Blut an euren Händen! Blut! Blut! Blut an euren Händen! Blut! Radioaktiv Berlin hier mit einem Bericht vom globalen Aktionstag gegen Ökozid und Vertreibung. Ihr hört O-Töne von der Demo 9 zur kolonialen Schiene der Deutschen Bahn und zum sogenannten Maya-Zug. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das gerade eben gehörte vom Hauptbahnhof, wo unheimlich viele Menschen waren, ankam. Es war eine sehr betroffene Stille. Viele Leute haben applaudiert. Und letztendlich wissen ganz viele Menschen auch in Berlin, worauf unser Lebensstandard basiert, obwohl wir ja auch nur die Krümel dessen kriegen, was die Reichen uns noch runterrieseln lassen. Trotzdem ist vielen Leuten bewusst, dass das ohne die Ausbeutung und ja die Rohstoffe, die für unseren Konsum und für den Schnickschnack, den wir hier ständig konsumieren sollen, benötigt werden, gar nicht gehen würde. Ein weiteres Beispiel war dann vor der Schweizer Botschaft oder dem Schweizer Haus zu hören, nahe am Kanzleramt. Das ging um die Ausbeutung, sogar nach dortigen Gesetzen illegale Ausbeutung von Minen zur Herstellung von Batterien oder Akkus. Hört selbst. Wie lange kann man mit bedeckten Augen leben? Seit Anfang Oktober leistet die Mayaquechi-Gemeinde El Estor in Guatemala erneut friedlichen Widerstand gegen die Nickelminen, die auf ihrem Gebiet errichtet wurden und seit 2019 illegal betrieben werden. Es handelt sich um Minen, die mit russischem Geld betrieben werden, aber sie gehören der Schweizer Unternehmergruppe, und deshalb sind wir hier vor der Schweizer Botschaft, Solway Investment Group, dem Konsortium der Familie Bronstein, das sein Geld zwischen Malta, den Grenadinen und den britischen Jungferninseln verteilt hat. Oder mit den Worten der Geschäftsleute selbst, ein europäisches Unternehmen. Und das ist leider nicht das Einzige, was sie sagen. Während die Solway Investment Group von wirtschaftlicher Entwicklung und Unterstützung indigener Gemeinden in Guatemala spricht, wird der Widerstand massiv niedergeschlagen. Er wird mit der vollen Kraft eines korrupten und autoritären Staates unterdrückt. von der Polizei und dem Militär. Durch Gesetze und die Ausrufung eines Belagerungszustandes für 30 Tage, in dem das Demonstrationsrecht eingeschränkt ist und die Sicherheitskräfte ohne richtliche Anordnung Verhaftungen vornehmen dürfen. In der Zwischenzeit werden aber weiterhin die Maschinen und ArbeiterInnen in die Mine ein- und ausgefahren. Drei AnführerInnen des Widerstandes wurden bereits ermordet. Und ich lese seine Namen. Adolfo Ish Chaman, Hector Manuel Choc, Carlos Maas Koch. Andere wurden verletzt oder inhaftiert. Gemeinden wurden vertrieben. Medien und indigene Organisationen wurden überfallen und ihre Mitglieder eingeschüchtert. Journalistinnen wurden kriminalisiert. Wie lange kann man ohne Wasser leben? Wovon spricht die Familie Bronstein? Wovon spricht das Schweizer Konsortium Solway Investment Group, wenn sie von Nachhaltigkeit und von grünem Bergbau sprechen? Wenn der größte See des Landes verschmutzt wird von einer dicken roten Schicht, die die Fischerei in den umliegenden Gemeinden beeinträchtigt. Die Rede sollte vielleicht eher von der Vergiftung der Körper sein, der Besetzung von Territorien, der Abholzung von Wäldern zugunsten des Nickelbaus. Nickel, das im Übrigen in wiederaufladbaren Batterien für die Elektromobilität, das heißt für einen grünen Verbrauch in Europa, verwendet wird. Grünen Bergbau gibt es nicht. Was es gibt, ist grüner Kapitalismus und grüne Ausbeutung. Wovon spricht Dan Bernstein, wenn er von Investitionen in dem Land und die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden in Guatemala spricht? Wenn die Firma 1% Steuern an das Land zahlen, 1%, die Zusammenarbeit mit einer korrupten Staat, einem autoritären Staat wie dem von Alejandro Yamatei in Guatemala, ist ein Verrat an die Kekchi-Leute und an alle. Sie respektiert nicht deren Entscheidung für ein autonomes Gebiet. Sie setzt die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und die Misshandlung der Umwelt fort, um den Konsum einiger weniger hier in Europa zu fördern. Sie bedeutet ein andauerndes und ein systematisches Todesurteil. Wie oft kann man sein Leben verlieren? Wie viele Tote kostet unser Leben? Seit Anfang Oktober hat sich die Maya Kekchi-Gemeinschaft von El Estor in Guatemala erneut zum Widerstand erhoben. Hört ihr das? Radioaktiv Berlin, soweit einige Eindrücke vom globalen Aktionstag gegen Ökozid und Vertreibung und der Berliner Demo Nein zur kolonialen Schiene der Deutschen Bahn und zum sogenannten Maya-Zug. Dieser Aktionstag fand global am 30.10. statt. Und hier in Berlin beteiligten sich weit über 300 Leute. Es gab noch viele weitere Redebeiträge, zum Beispiel die Rolle der Deutschen Bahn und dem Gedenken des Massenmords im NS an Roma und Sinti. Und etliche weitere Themen. Ich werde es heute nicht schaffen, die in der Sendung alle zu spielen. Ihr merkt auch, ich habe den spanischen Teil der Redebeiträge rausgeschnitten. Die Demo war sehr international gehalten. Es gab viele Beiträge, fast alle Beiträge wurden in Spanisch übersetzt. Es gab auch Beiträge in Englisch. Es ist mir nicht möglich, aufgrund des Zeitmangels, die alle hier zu spielen. Es gibt viele weitere Infos. Man kann auch Kontakt mit dieser Kampagne treten, die sich für die Rechte Indigener in den Lateinamerikas einsetzt. Es gibt zum Beispiel das jabastanetz.org, das ist ja-basta-netz.org. Da werdet ihr immer wieder Sachen und Ankündigungen finden oder auch auf einem sozialen Netzwerk, was ich eigentlich gar nicht gerne ansage, FB, da ist es ja-basta-netz. Yo, P Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Auf Radioaktiv Berlin berichten wir seit vielen Jahren über das Schicksal des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Er sitzt seit 1981 für einen untergeschobenen Mord in Haft. Und auch nach beinahe 40 Jahren gibt es immer noch keinen Durchbruch auf der juristischen Front. Im Gegenteil, es wird gemauert, was das Zeug hält, zumindest von der Justiz. Letzte Woche ist da eine einschneidende Entscheidung gefallen. Wir haben jetzt am Telefon Michael Schiffmann. Hallo Michael. Hallo. Michael arbeitet im bundesweiten Free Mumia-Netzwerk und er wird uns jetzt mal erklären, was da vergangene Woche für eine Gerichtsentscheidung im US-Bundesstaat Pennsylvania ergangen ist. Bitte, Michael. Mumia hatte bis Anfang letzter Woche zwei Anträge beim Superior Court of Pennsylvania vorliegen. Bei dem einen Antrag ging es darum, das ist ein sogenannter Post-Conviction-Relief-Antrag, und es ging darum, bestimmte Dinge, die bei seinem ursprünglichen Verfahren falsch gelaufen waren, zurück an das Prozessgericht zu verweisen. Und es gab noch einen zweiten Antrag, wo es um neu gefundenes Beweismaterial ging. Und dieser erste Antrag um die Wiederherstellung seiner Post-Conviction-Relief-Rechte ging, der ist abgelehnt worden. Und das war also schon ein Rückschlag, weil es dort um einige sehr wichtige Dinge ging. Genau das würde ich gerne nochmal nachfragen. Worum ging es denn da? Im Prinzip ging es doch eigentlich um ein Revisionsverfahren seines alten Falls, oder? Ja, also im Prinzip hätte alles wieder aufgerollt werden können, was er im Lauf des gesamten Post-Conviction-Relief-Verfahrens vorgebracht hat, von 1995 bis 2009. Aber es hat sich auf drei Punkte konzentriert. Der eine Punkt war, dass sein Anwalt im Prozess bestimmte Dinge nicht getan hat, die er hätte tun müssen. Das heißt, er hätte die Glaubwürdigkeit eines der zentralen Zeugen, eines Taxifahrers, der behauptet hat, er hätte gesehen, wie Mumia den Mord begeht, dessen Glaubwürdigkeit hätte er in Frage stellen müssen, weil dieser Taxifahrer aus bewährungsfrei war und ohne Führerschein Taxi gefahren ist. Im zweiten Punkt ging es um eine Hauptbelastungszeugin, die auch gesagt hat, sie hätte Mumia den Mord begehen sehen, die aber einer Mitgefängnisinsassin gestanden hatte, dass das alles gelogen war und dass die Aussage auf Begünstigung und Bestechung und Bedrohung beruht hat. Und der dritte Punkt war der berühmte Batson-Punkt, wo es darum geht, dass der Staatsanwalt bei der Auswahl der Geschworenen systematisch Schwarze aus der Jury rausgedrängt hat. Das sind also alles sehr wichtige Punkte. Und bei jedem Einzelnen... Ich würde da gerne nochmal nachhaken, wenn es okay ist. Ja, gerne. Ja. Punkt 1, der Taxifahrer heißt Robert Schobert. Ja. Er war auf Bewährung, er fuhr ohne Führerschein Taxi, das hast du gesagt, aber das Problem war ja noch größer. Er war, wie es zumindest auf Tatortzeugen Fotos aussieht, nicht einmal am Tatort. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen deutlicher machen, wenn du das Beispiel aufgreifst, wie in USA Prozesse gegen politische Repression geführt werden. Ja, gerne. Ne? Und es ist nicht nur im Rahmen von politischer Repression so, sondern es sind in Philadelphia und anderswo viele Prozesse so geführt worden, dass die Polizei einfach einen Verdächtigen festgenagelt hat und dann sich eben darauf festgelegt hat, zu sagen, du warst. Egal, was die Beweise sind, wir bleiben jetzt bei dem, was wir von Anfang an gesagt haben. Und dann haben sie die Sache so zurechtgefälscht, dass es für die Jury so aussah, als sei der Mann oder die Frau schuldig. Und so war es eben auch hier. Dieser Taxifahrer, der gesagt hat, ich stand in unmittelbarer Nähe und habe also gesehen, wie Mumia den Polizist regelrecht abgeknallt hat, wie wir aus einer Menge von Beweismaterial und mittlerweile auch von Fotos wissen, stand er gar nicht dort. Er war zwar in der Nähe des Tatorts, aber er stand in einer ganz anderen Straße und blickte in eine ganz andere Richtung. Mit anderen Worten, er hat zwar gehört, dass dort was passiert ist, Aber als er sich umgedreht hat, war alles schon vorbei. Er hat die Tötung des Polizisten gar nicht, wie er vor Gericht behauptet hat, selbst gesehen. Mhm. Und dann hat er eben bei der Polizei eine Aussage gemacht, von der er geglaubt hat, dass es das ist, was sie hören wollen. Wir werden nachher nochmal auf Robert Schobert zurückkommen, denn es gibt ja auch aktuelle neue Beweise, in denen sein Verhalten wichtig wird. Lass uns nochmal weiter durchgehen. Du erwähntest eine weitere Hauptbelastungszeugen, die privat sozusagen gestanden hat, dass sie eine erfundene Geschichte erzählt hat. Ich gehe davon aus, dass du die Zeugin Cynthia White meinst, oder? Ja. Kannst du also nochmal genauer ihren Hintergrund in diesem Verfahren erklären? Bei ihr ist es eigentlich noch krasser, wenn man sich das Beweismaterial anguckt, den sicheren Schluss ziehen kann, dass sie überhaupt nicht da war. Das heißt, sie hat noch nicht mal was gehört. Die Polizei hat sie in Tatortnähe aufgegabelt und hat sie dann quasi gezwungen, irgendwas zu sagen. Das hat man auch daran gesehen, dass sie große Probleme hatte, überhaupt konsistente Aussagen zu machen. Also im Prozess hat sie mal das eine gesagt, mal das andere, weil sie es eben in Wirklichkeit überhaupt nicht gesehen hatte. Und der Hintergrund bei ihr ist der absurde Tatbestand, dass Prostitution zu dem Zeitpunkt in Pennsylvania und auch in Massachusetts und anderen Staaten, wo sie gearbeitet hat, unter Strafe stand. Das heißt, die Prostituierte oder der Prostituierte waren dann diejenigen, die bestraft wurden und die Strafverfahren anhängig hatten. Sie war bis zum Zeitpunkt von der Tötung von dem Polizisten schon 36 Mal festgenommen worden und hatte mehrere Verfahren anhängig. Und im Rahmen der sogenannten Ermittlungen ist sie nochmal zweimal festgenommen worden. Und jedes Mal, wo sie festgenommen wurde, hat sie ihre Aussagen mehr auf das eingetunt, was die Polizei von ihr hören wollte. Und was auch andere sogenannte Belastungszeugen gesagt haben. Das heißt, man hat diese Aussagen ganz klar gefaked und erpresst. Und das Bemerkenswerte ist, dass nachdem sie dann zum 38. Mal festgenommen worden war und ihre Aussage gemacht hatte, dass sie dann in den nächsten paar Monaten das erste Mal seit anderthalb Jahren, also seit sie diese Tätigkeit aufgenommen hat, dass sie von der Polizei unbelästigt arbeiten konnte. Ja, also es ist ganz eindeutig, hier waren vulnerable Menschen, die zu Zeugenaussagen gezwungen wurden, weil sie ansonsten eigene Repressalien hatten. Bei Robert Schobert, ich habe mal Hintergründe dazu für Hörerinnen und Hörer, die das genauer interessiert. Es gibt ein sehr interessantes Buch von J. Patrick O'Connor, das ist ein Kriminologe, der hat diesen juristischen Fall Mumia Abu-Jamals dahingehend untersucht, dass er sich die Polizeiakten und die Gerichtstranskriptionen genauer angeschaut hat. Cynthia White hat ihre Aussage viermal geändert und von der ersten bis zur vierten Aussage, die dann im Gericht wiederholt wurde, das sind meilenweite Unterschiede in dem, was sie sagt. Absolut, absolut. Also wer sich mit sowas mal genauer beschäftigen will, Framing and Execution von J. Patrick O'Connor. Wir könnten noch über den Batson-Issue sprechen. Das ist juristisch so definiert, das ist ein Präzedenzfall aus den 1980er Jahren von einem damals Angeklagten namens Batson, der deutlich gemacht hatte, wenn auch nur ein einziger Juror oder Jurorin, die potenziell in einer Jury sitzen könnte, aufgrund ihrer Herkunft ausgeschlossen wird, dass das ein rassistischer Vorfall ist, der automatisch zu einer Neuverhandlung des Verfahrens führen müsste. Das ist 1986, wenn ich mich richtig erinnere, vom US Supreme Court. Vom US Supreme Court als Präzedenzrecht eingeführt worden. Was ist denn in Mumias Fall bei der Juryauswahl passiert? Ja, also sehr wichtig ist, dass 1986 der Supreme Court auch gesagt hat, diese Entscheidung gilt rückwirkend, also nicht erst ab 1986, sondern rückwirkend. Das heißt, es betrifft auch Mumias Verfahren von 1982. Was ist passiert? Es ging bei Batson um eine spezielle Sache bei der Juryauswahl. Sowohl die Verteidigung als auch die Anklage hat das Recht, nach stark verschieden die Anzahl, aber bei Mumia war es so, Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten jeweils das Recht, 20 Geschworene ohne Begründung abzulehnen. Das nennt sich Peremptory Strikes. Bei der Ablehnung von anderen muss man Gründe vorbringen, dass der oder die Geschworene parteiisch ist oder in Mumias Fall nicht bereit, die Todesstrafe zu verhängen und so weiter und so fort. Aber diese 20, das sind sozusagen die Joker, wo man sagen kann, ich muss keinen Grund angeben, ich lehne den oder die Geschworene ab. Und bei Mumias Verfahren war es eben so, dass der Ankläger Joseph McGill 10 oder vielleicht auch 11, die Daten sind dann nicht ganz klar, von den 15 Peremptory Strikes, die er gemacht hat, dazu verwendet hat, um AfroamerikanerInnen abzulehnen. Und wenn man jetzt berechnet, was das bedeutet, dann kommt dabei raus, dass im günstigsten Fall, das heißt, wenn es nur 10 waren, dass dann die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung eines schwarzen Geschworenen oder einer schwarzen Geschworenen, ja, abgelehnt zu werden, 10-mal so groß war wie im Fall von weißen Geschworenen. Was in einem Verfahren, wo es um rassistische Polizeigewalt und einen kritischen Journalisten geht, der genau das vorher in seiner Berichterstattung kritisiert hat, natürlich von hoher Bedeutung ist. Ja. Mumia Abu-Jamal war zu dem Zeitpunkt gerade in der schwarzen Gemeinde Philadelphias bekannter Journalist, der eben Rassismus, Polizeigewalt, behördliche Korruption, die sich gegen Arme richtete, immer wieder massiv hinterfragt hat und genau dafür auch geschätzt wurde. Er hatte ja den Beinamen The Voice of the Voiceless und war zu dem Zeitpunkt auch Vorsitzender der Schwarzen JournalistInnenvereinigung in Philadelphia. Das ist natürlich ein besonderer Beigeschmack in diesem Verfahren. Ja. Du sagtest, dass es 2 Verfahrensstränge gab, nämlich einen auch um neue Beweise. Ich möchte das gleich mal aufgreifen. Denn die Möglichkeiten für Mumia Abu-Jamal und seine Verteidigung, jetzt doch noch ein neues Verfahren zu erreichen, sind natürlich durch diesen, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viel wiederholten Bruch seiner verfassungsmäßigen Rechte jetzt sehr, sehr eingeschränkt. Was ist denn jetzt noch offen? Was kann er zum Beispiel mit den neuen Beweisen anfangen? Wo kommt da Robert Schobert nochmal ins Spiel? Das Interessante ist, dass es bei den neuen Beweisen um genau das geht, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht wieder um Robert Schobert, es geht wieder um Cynthia White und es geht wieder um Batson. Der Hintergrund davon ist, dass just zu dem Zeitpunkt, wo in Philadelphia ein Prozessgericht das erste Mal eine positive Entscheidung getroffen hat für Mumia seit vielen Jahren im Dezember 2018, nämlich dass er diese PCRA-Verfahren, Post-Conviction-Relief-Verfahren wieder aufnehmen kann, was jetzt vom oberen Gericht abgelehnt worden ist, dass dort Philadelphia in der Staatsanwaltschaft 6 Kisten mit Beweismaterial zu Mumia gefunden worden sind, wo eben mindestens 3 Sachen aufgetaucht sind, die neu waren. Zum einen, ich beginne jetzt mal hinten, nämlich bei Batson, sind Aufzeichnungen gefunden worden von der Staatsanwaltschaft, wo sie eben während der Geschworenenauswahl die verschiedenen Leute mit Kürzeln versehen hat, wie W und B, für White and Black. In anderen Worten, sie haben systematisch gesiebt und waren sogar so dumm, das zu dokumentieren. Nach dem Kriterium, ob jetzt ein zur Debatte stehender Geschworener oder eine zur Debatte stehende Geschworene, ob sie schwarz oder weiß sind. Das ist das eine. Zum Zweiten hat die Staatsanwaltschaft auch, wozu sie gar nicht berechtigt ist, sie hat also die verschiedenen Strafverfahren, die es in sehr weit wegen Prostitution anhängig hatte, mitverfolgt. Warum wird sie das wohl machen wollen? Weil sie den Daumen auf diese Zeugin drauf behalten will. Das verweist also sehr stark darauf, dass sie diese Zeugin unter die Lupe genommen haben und sozusagen von Ferne überwacht haben. Vielleicht das Krasseste von allem ist aber ein Brief, ein ganz kurzer Brief, den Robert Schobert an den Staatsanwalt geschrieben hat, nach dem Prozess, wo er gar nicht viele Präliminarien macht. Das ist ein ganz kurzer Brief und er lässt sich eigentlich in den Worten zusammenfassen, wo bleibt mein Geld? Und das ist also schon ein ziemlicher Schocker. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit geben wird, dass Aktivistinnen in Philadelphia ein Plakat daraus machen, weil das eigentlich alles über diesen sogenannten Prozess sagt. Ja, ja. Also er sagt, lieber Herr McGill, ich hoffe, es geht Ihnen gut und so weiter, aber ich habe mein Geld nicht. ja. Wann und wo kann also, ich das abholen? Es ist schon bezeichnend, dass ein Journalist, der Rassismus und Korruption und Polizeigewalt kritisiert hat, mit genau diesen Methoden eingemacht worden ist, dass die Staatsanwaltschaft das dann noch dokumentiert, allerdings die Beweise, also diese ganzen Aktenvorgänge aus der Akte rausgenommen hat, die sind ja erst 2018 den Gerichten und der Verteidigung von Mumia bekannt geworden. Das hat jahrelang von 1982 bis 2018 in 6 wegsortierten Kisten irgendwo in den Tiefen der Staatsanwaltschaft geschlummert. Es ist die Frage, wie dieses Verfahren weitergehen wird. Mumia Abu-Jamal ist 67 Jahre alt. Wir haben öfter hier in der Sendung berichtet, er ist schwer krank. Er hat Corona überlebt. Er hat vor allen Dingen Hepatitis C überleben können, nachdem die weltweite Bewegung seine Behandlung durchsetzen konnte. Er hatte eine riesen Bypass-Operation gehabt. Und in diesem Jahr erst, er lebt unter Haftbedingungen natürlich nicht ideal, um sich davon zu erholen. Die Ernährung ist sehr schlecht, seit Corona gibt es einen Lockdown und er hat kaum Bewegung, also Hofgänge und so weiter, Sportmöglichkeiten sind gestrichen in dem Knast, wie in den meisten anderen auch. Also es ist hier ganz klar ein Poker auf Zeit, den die Justiz in Pennsylvania scheinbar hier veranstaltet. Die Frage ist, kannst du uns noch was sagen zu einem Ausblick, weil du hast ja gesagt, es gibt diese 3 Möglichkeiten noch, diese 9 Beweise als Antrag einzubringen. Weißt du, was da jetzt passieren wird? Du hast ja gesagt, wir sitzen das aus. Ne? Und gerade bei Mumia haben sich eben die Sachen jahrelang hingezogen, wo Gerichte auf Anträgen gesessen haben und dann nach 5 Jahren zum Stich kamen. Und es zieht sich endlos wie Kaugummi. Und diese Entscheidung kam eigentlich für mich unerwartet schnell. Denn zuerst hieß es, der Pennsylvania Supreme Court soll darüber entscheiden und dann vor ein paar Monaten wurde das zurückgereicht an den Pennsylvania Superior Court und jetzt nach einigen Monaten schon kam diese Entscheidung. Was die Entscheidung über dieses neue Beweismaterial betrifft, wissen wir natürlich trotzdem nicht, ob die Zeit nahe kommt. Hm. Könnte aber sehr gut sein. Ach so, das ist sozusagen als Antrag eingereicht und muss gar nicht neu beantragt werden. Das wird jetzt. Nein, das liegt auch vor dem Superior Court und der Superior Court muss darüber entscheiden, ob das an ein Prozessgericht zurückverwiesen wird, wo es dann verhandelt würde, wo es dann eine sogenannte Beweisanhörung gibt. Okay. Und auch da könnte der Superior Court innerhalb der nächsten Monate oder innerhalb der nächsten Jahre, je nachdem, wann sie sich zu entscheiden bequemen, sagen, nö, machen wir nicht, abgelehnt. Okay. Ja, vielen Dank für diese Informationen. Ich möchte nochmal auf die Webseite eures bundesweiten Netzwerkes für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal verweisen. Die heißt freiheit-für-mumia.de. Im Internet werden Umlaute natürlich ausbuchstabiert, also für mit UE, freiheit-für-mumia.de. Herzlichen Dank für deine Infos und ich weiß, in 5 Wochen ist der 40. Jahrestag von Mumia Abu-Jamal. Wir werden Zeuge und Zeuginnen von einer Online-Veranstaltung und weiteren Veranstaltungen in Heidelberg und Ulm werden. Und ich bin mir sicher, dass wir entweder kurz davor oder kurz danach uns nochmal unterhalten werden über aktuelle Vorgänge bei Mumia. Bis dahin erstmal viel Erfolg und viele Grüße nach Heidelberg. Ja, danke. Viele Grüße zurück nach Berlin. Klingt gut, machen wir. Mach's gut. Tschö. Jutto. Bis dann. Tschüss. Ja, super, dass Michael so schnell mit einer Analyse des juristischen Geschehens aus der vergangenen Woche im Fall Mumia Abu-Jamal hochkommen konnte. Wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Ich habe schon zigmal gesagt, wir sind ein armes Radio. Und auch die Leute, die wir interviewen, laufen oft mit schlechten Handys durch die Gegend und sind sehr aktiv und haben nicht viel Zeit, zu Hause rumzusitzen, wenn wir was von ihnen wissen wollen. Daher dieser schlechte Ton. Aber das macht alles nichts. Wenn ihr das nochmal hören wollt, geht auf unseren Podcast. In einigen Stunden wird dort alles online zu finden sein. Der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst zu dieser Sendung und noch vieles andere mehr, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet, dass es das gibt. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist. Dann kann er hierher kommen, neuen Jingle aufnehmen. Bis dahin, macht's gut. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president